Kommen wir nun zu einem etwas anderen Thema, das das Bild unserer Kieze stark prägt. Fahrradkuriere mit großen quadratischen Rucksäcken, die im Akkordtakt von A nach B Essen transportieren. Ja, heute läuft das ja meist über einer der großen Anbieter, ganz bequem in der App oder im Browser. Und einer der großen Anbieter, Deliveroo, hat letztes Jahr dicht gemacht. Foodora wurde von Lieferando geschluckt. So, die Straßen färben sich zunehmend orange. Christian, hast du was von den Streiks der letzten Jahre unter den Ridern mitbekommen? Ja, die waren ja oftmals in Gespräch, auch also europaweit, vor allem, weil es da die immer sehr prekär angestellt waren. Also da gab es Streiks, die waren nicht krankenversichert bei Unfällen. Das ist ja auch gefährlich und viele solche ja wirklich prekären Angestelltenverhältnisse gab es. Und ja, dadurch, dass die halt so dezentral unterwegs sind und praktisch wie von einer App gesteuert sind, können die sich auch nicht so leicht treffen und austauschen. Ja, und das, also davon habe ich immer viel mitbekommen. Und ja, die großen Anbieter sind da durchaus kritisch zu betrachten. Die Marktmacht konzentriert sich da krass bei einzelnen Konzernen, die dann auch gut Druck weniger auf die Konsumentinnen als auf die Dienstleisterinnen, also auch die prekär beschäftigten Rider, ausüben können. Und diese Konzerne funktionieren nach dem Prinzip des Growth before Profit. Also sie brauchen gar nicht so sehr den Profit, solange die Geldgeberinnen und Geldgeber Geld nachschieben und das radikale Wachstum erfüllt wird. Klingt gar nicht so nachhaltig. Es gibt aber auch viele Gegenentwürfe und wie gesagt, die Streiks der letzten Jahre, auch in Berlin, die durchaus vielversprechend sind. Und wir haben heute die Food Fairies, also die Feen auf Rädern, bei uns im Studio zu Gast. Ein kleines lokales Essensauslieferungskollektiv aus Friedrichshain. Und ich begrüße im Studio Jay und Tim von dem Delivery-Kollektiv Food Fairies. Hallo. Hallo. Genau, die Feen auf Rädern, die von ausgewählten Restaurants in Friedrichshain Essen ausliefern. Ja, schön, dass ihr es zu uns ins Studio geschafft habt. Sehr gerne. Ja, schön, hier zu sein. Und ich werde die Fragen auf Deutsch und Englisch stellen und dann ab und zu die englischen Antworten zusammenfassen. Du kannst mich natürlich gerne unterstützen, Tim, wenn mir etwas nicht einfällt. Ich werde es versuchen. Ja. Genau, wie geht's euch? Kommt ihr gerade direkt vom Essen ausliefern bei den verregneten 13 Grad draußen? How are you? You just came from delivering. Yeah, I was working in the morning, but yeah, it's good. So easy day, and that's all. I mean, you said something about 13 degrees outside. You don't really feel. It was more the rain. The rain was pretty hard earlier today. But ja, das ist immer nicht so schön, wenn es den ganze Tag regnet. Also ein regnerischer Tag für die Food Fairies. Und stellt euch doch gern kurz vor, wer sind die Food Fairies? Also was macht ihr und was unterscheidet euch von den großen Anbietern? What is Food Fairies and what differentiates you from the big delivery companies? Yeah. Genau, also wir sind die Food Fairies und wir haben im September angefangen, unseren Kollektiv zu gründen. Seit Juli sind wir auch tatsächlich im Betrieb. Wir haben ja alle bei Deliveroo gearbeitet, auch noch mit Deliveroo gearbeitet. Wir waren ja Selbstständige. Im August 2019 hörte Deliveroo dann plötzlich auf und standen da eigentlich innerhalb von ein paar Tagen ohne Arbeit da. Sind dann erstmal zusammengekommen in eine ganz große Gruppe und haben mit uns ausgetauscht, geredet, was ist passiert, was machen wir jetzt? Und daraus entstand doch ganz schnell die Idee, die Arbeit an sich macht uns ja Spaß. Es macht uns Spaß, auf dem Fahrrad durch die Stadt zu gehen und Sachen abzuliefern, von A nach B zu fahren, das effizient und schnell zu machen. Wie können wir uns neu organisieren, damit wir die Arbeit weitermachen können, aber dann besser? Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Könnt ihr mehr zu dieser Gründungsgeschichte erzählen? Also Deliveroo hat 2019 ja den deutschen Markt verlassen. Was heißt es dann, als Kollektiv zusammen das zu organisieren? Anders als ihr habt halt eine App und seid vereinzelt. Das fragt natürlich ganz viel Zeit und Mühe. Also wir sind ja mindestens einmal der Woche, also jeden Montag zusammengekommen und haben uns getroffen und ausgetauscht. Wir haben ja auch ganz viele Beratungen bekommen von anderen Kollektive, Prosis zum Beispiel, von wie baut man ja eigentlich eine Kollektive auf und eine Gruppe und eine Gruppendynamik und eine Entscheidungsstruktur und also das muss man erstmal tun und da muss man ja auch irgendwie ein Geschäftsmodell aufbauen. Also wir sind ja keine Diskussionsgruppe, wir wollen ja auch tatsächlich irgendwie Geld damit verdienen oder davon leben können. Dafür haben wir ungefähr 10 Monate gebraucht und gleichzeitig haben wir dann die Open Source App und Dispatching Infrastruktur, die dahinter steckt, entwickelt. Yeah, so it was, I think, like a full process, no? So from the moment that Deliveroo went away and we had a big plenum, you know, in the New York, and we sat around in a big circle, really with the shock of, okay, we're jobless now, and it was like, okay, we start a collective. And but what he said, it was like the whole process of debating and learning, going to workshops, learning the whole, what is a business, what models they are, it's not so easy, no? This took like nearly 1 year to really develop a real kind of consensus to move together as a group and learn all the things that need to be learned to start a company. Ja, Jay hat gerade nochmal von diesem Prozess erzählt und wie sie sich im Sommer letzten Jahres dann in New York, in Britannien getroffen haben und was es wirklich heißt, da so ein Kollektiv von der Basis aus aufzubauen. Was bedeutet das denn konkret in der Praxis? Ihr trefft dann alle Entscheidungen zusammen. Vielleicht kollektiviert ihr irgendwie die Reparaturkosten für eure Räder oder was ist eher der Fokus, dass ihr eure Restaurants auswählen könnt? Also Also für uns heißt kollektiv arbeiten auf dem ersten Platz, dass die Menschen, die Arbeit tun, auch das Geld verdienen und die Entscheidungen machen. Also wir arbeiten nicht für einen Investoren oder einen Eigentümer oder meinen Chef. Das ist für uns das Wichtigste. Das heißt, bedeutet aber auch, dass man aller Scheißarbeit, sag ich mal, ja auch selber tun muss. Und man muss ja auch ganz viel lernen. Also wir sind ja keine Businessmen oder so. Ne? Und was wollte ich ja sagen? Also ja, die Entscheidung zusammen zu treffen, aber wir sind ja noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir können ja Kosten übernehmen für Fahrradreparatur oder so. Wir sind jetzt wirklich in der Aufbauphase, also es kostet jetzt eigentlich nur noch Geld. Wie sich das auf Dauer das entwickelt, das weiß ich noch nicht genau. Also wir würden ja gern Richtung eine eingetragene Genossenschaft uns entwickeln. Das braucht aber auch Zeit und ist auch nicht so einfach. Also das werden wir ja Schritt für Schritt tun, weil wir halt nicht diesen Investment Capital hinter uns haben und das auch überhaupt nicht wollen. Aber dafür muss man ja irgendwie auch traditioneller arbeiten. Man muss ja ein bisschen Gewinn machen und mit dem Gewinn, den man macht, investieren, um wieder sich weiterzuentwickeln. Yeah. And I think the important part is that we're consensus-based collective, so everything is decided in plenums and we don't have like one boss who says we do this and you do that and you do that. All the work and all the decisions are kind of brought up through self-motivation of each person. Mm. Ja, meistens. Ja, es passiert natürlich schon mal, dass man hier, macht mal schnell das oder so. Ja, genau. Jay hat gerade nochmal den Prozess erläutert, den konsensbasierten Weg und ihr seid hier wirklich, also wir senden ja gerade aus dem Studio Ansage in Friedrichshain und genau hier ist ja auch so eure Base, also mit wem arbeitet ihr zusammen, warum mit denen und geht es darum zu wachsen oder geht es darum hier sozusagen sich lokal, also irgendwie ja in der größeren Nachbarschaft irgendwie Fuß zu fassen? What is it about? Do you want to offer an alternative to the like disruptive growth and you kind of focus on the neighborhood or? Yeah, well, we focused to start. I mean, our initial plan was we wanted to be citywide, so because we had different people and some people were in Schönenburg, some people were in Kreuzberg, and we decided to be like the Friedrichshain group. In the end, we stayed only the Friedrichshain group, and there was an attraction to this neighborhood for many reasons. Friedrichshain offers very interesting alternative background and projects to be connected to, as well as back in Deliveroo, Friedrichshain was a very busy neighborhood, so it was an easy place to make a lot of money because you have a lot of centralized restaurants and a lot of kind of wealthier people around who can order these expensive foods. And yeah, and so we tried to like to be different than like Lieferando, which was like the monopoly at the time after Deliveroo left, to work with quality restaurants. No, this was our motive. We didn't want to go with the McDonald's or Domino's Pizza, but we wanted to work with like the smaller restaurants that are privately owned as well, and try to offer an alternative selection of food that is not in the commercial Liefering services. No? Ja, also Jay erzählt gerade. Ja, sie, dadurch, dass sie ein Kollektiv sind, können sie wirklich auswählen, mit wem sie zusammenarbeiten, dass sie nicht McDonald's ausliefern oder andere riesige Konzerne, sondern hier von kleinen Essensläden und wie am Anfang die ganzen Rider sich zusammengesetzt haben und geguckt haben, wo wollen wir etwas aufbauen. Also vielleicht dieses, von wem liefert man aus, ist ja gerade auch bei Lieferando ein Thema, wo eine Kampagne läuft, dagegen das Essen von Attila Hildmann, also einem absoluten Rechtsextremisten, ausgeliefert wird. Und ja, habt ihr da so eine Connection zu sozusagen zu diesem Organisierungsprozess bei den größeren Anbietern, die ja für diese Nee, das arbeiten? Nicht, aber wir machen da schon unsere eigenen Entscheidungen. Also mit solchen Laden wollen wir überhaupt nicht zusammenarbeiten. Und das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Gleichzeitig sind wir auch für Restaurants eine andere Partner, weil wir ja halt nicht der große Konzern sind und da sagt, hier ist der Vertrag, unterschreiben bitte und gib mal euren Geld an uns. So, also ich denke, wir arbeiten da eher auf gleicher Augenhöhe. Und das ist für uns auch wichtig. Also man darf ja schon Geschäfte irgendwie machen oder so, aber macht es dann so, dass man beide was davon hat. So, und, ja, das machen wir und wir achten schon darauf, dass die Restaurants, mit denen wir zusammenarbeiten, Qualität anbieten, aber auch ihren Arbeitnehmer anständig bezahlen oder sowas. Versuchen wir auf jeden Fall. Ja. Wir haben gerade schon ein bisschen über die Geschichte des Kollektivs gesprochen und ja, genau, wie sie sich gegründet haben. Und da ist vielleicht eine wichtige Frage auch, wie sehe eine Vision aus für Rider, also ein Gegenentwurf zur Marktmonopolisierungsstrategie von den großen Anbietern, die dann alle paar Jahre den Markt verlassen, die Farbe wechseln. So, what is the counter vision to the market monopolization strategy, growth before profit, from your collective perspective? Yeah, the way I envision it is that we can network with other similar projects and other similar maybe restaurants who are thinking in a collective mindset. And the idea is that we could try to create some kind of cooperation of cooperatives or a federation of collectives that can somehow push each other to work together towards a more sustainable circular economy. Ja, also Jay erzählt gerade, die Idee wäre, dass sich Delivery-Kollektive vernetzen und schauen, wie sie zusammenarbeiten können, anstatt einzelne Rider, die gegeneinander in der App um Lieferungen und Vorteile konkurrieren. Also ich würde toll finden, also die Arbeit, die wir machen, ist ja an sich nicht so schwierig. Das Ausliefern von Essen auf dem Fahrrad ist schon echt eine Arbeit, aber dafür brauchen wir keinen irgendwie reichen Typen, um das zu machen. Das können wir ja auch selber organisieren. Und mein Traum wäre, wenn es überall in der Welt Städte gibt mit Kollektiven, die vielleicht die gleiche Internetinfrastruktur benutzt oder die gleiche Name und so weiter. Und als autonome Kollektive diese Arbeit halt machen. Und vielleicht, also das ist ein bisschen so ein Zukunftstraum, aber könnten wir da ja auch ein Beispiel sind für andere Bereiche, wo Menschen sich selber organisieren können und sagen, wir besitzen hier der Fabrik oder wir machen hier die Arbeit und organisieren das selber. Das. Ihr nutzt ja auch ein Open Source Programm, also eine App, über die eure Essensauslieferung organisiert wird. Welche Rolle spielt das irgendwie in der Skalierbarkeit und Übertragbarkeit? What is the role of the Open Source Software in like scaling and sharing knowledge. So yeah, we specifically chose to develop an open source. We had connections with developers and we were working towards this open source model because we believe that other projects could then take this software and use it for their own collectives. As well, like the back end can be used for other type of, not only food delivery, but can also be used as a web shop. So if there's somebody who wants to sell their products, they can also take an instance of our program and make their own private shop. And so, yeah, I think this is the idea that it can be something that can be mirrored and copied and reused in different ways. And there's also come some parallel sides of the program that can be taken apart and used for other delivery logistics as well. So. Ja, Jay erzählt gerade, diese Open-Source-Software ja, können auch andere Kollektive nutzen und genau deshalb haben sie das auch gewählt. Gibt es das dann online? Habt ihr das da geteilt auf einer Plattform oder wie ist das? It's on Codeberg, which is like a more activist version of GitHub. Aber es ist so eine Art Open-Source, das heißt ja nicht, man kann ja das downloaden und damit machen, was man will. Also das ist so eine bestimmte Lizenz, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber das heißt, man darf es benutzen unter bestimmten Bedingungen. Genau, also dieser Code ist sozusagen frei verfügbar auf Codeberg, einer Alternative zu GitHub, die etwas aktivistischer ist. Und ja, das sind super spannende Einblicke. Vernetzt ihr euch schon mit anderen Kollektiven in Berlin oder eher internationaler? Habt ihr da so schon Schritte getan, die in die Richtung der Vision irgendwie gehen? Have you taken like steps in this transnational organization? Yeah, I was involved before the our project. When I was in the as a delivery writer, I was involved in the FAO collective and the FAO delivery union campaign. And there I had been traveling to Brussels in 2018 with also another person who is now a member of our collective. And we had been connected to this transnational network of courier collectives and worker unions. And from there we had a really good connection, really kind of sister bonding to the Barcelona group. Also because I had lived many years in Barcelona, so I often traveled there, and one person from there had a partner here, and so there was this coming and going friendship, and we've been kind of developing a little bit together for a while and sharing resources and information. Yeah, Jay erzählt, dass er zusammen mit einem anderen Rider in Belgien, Brüssel war für eine internationale Konferenz. Also er ist Mitglied von einer basisdemokratischen Gewerkschaft der Freien Arbeiterinnen und Arbeiterunion in Berlin und dass es da ja super fruchtbar war, sich mit anderen Kollektiven aus Europa zu vernetzen und dass es da total die den produktiven Austausch mit Leuten aus Barcelona zum Beispiel gibt. Und dann noch eine Frage. Ihr seid ja hier direkt in Friedrichshain. Viele von unseren Hörerinnen und Hörern wohnen hier im Umkreis. Wie kann man euch denn unterstützen? Also der einfachste Weg, um uns zu unterstützen, ist bei uns Essen zu bestellen. Man kann da auf foodfairies.de gehen und einfach bestellen. Damit erzielen wir Lieferaustrage, können dann unsere Arbeit machen, damit ein klein bisschen Geld verdienen, weiter investieren, weiter aufbauen. Also bei uns bestellen ist für Menschen, die nicht aktiv mitmachen möchten, der beste Weg, uns zu helfen. Ansonsten suchen wir und finden wir gern Menschen, die sagen, hey, das finde ich toll, da möchte ich mitmachen. Also einen Job können wir nicht anbieten, möchten wir auch nicht, aber wenn du sagst, das finde ich toll, ich möchte da mitmachen, kollektiv mit aufbauen, dann gern Kontakt mit uns aufnehmen. Auf unserer Website findest du auch, wie du das machen kannst. Exactly, and also, I mean, we present ourselves now as a food on-demand delivery, but we don't also have to be a food on-demand delivery. If there is some local shop who has products and people, and he wants to have his product sold to the neighborhood, then we can also collaborate and set up an online shop and deliver their items as well. No, so if there's other people here who are interested in having their products delivered around the neighborhood or surrounding neighborhoods, then they can also get in contact. Ja, also Jay erzählt, neben den Essensauslieferungen sind die Food Fairies auch offen für andere Kooperationen mit lokalen Betrieben und ja, es sind gerade vier Restaurants, glaube ich, Und in einem haben wir auch tatsächlich vor der Sendung gegessen. Ah. Kanduka, sehr lecker. Sudanesisch können wir auf jeden Fall empfehlen. Ja, dann danke ich euch. Welchen Musikwunsch habt ihr denn mitgebracht? Wir haben Blümchen, Bicycle Race.